Good morning, world conquerors. Guten Morgen, Überwinder der Welt. So many Christians don't even know how to conquer their own selfish desires. No wonder they can't conquer the world. So viele Christen wissen nicht einmal, wie sie ihre eigenen egoistischen Begierden besiegen können. Kein Wunder, dass sie die Welt nicht besiegen können. But this is not how God created you, and this is not your real Christian DNA. So hat Gott dich jedoch nicht geschaffen, und das ist nicht deine wahre christliche DNA. So rise up from today on and bring God honor by living like a world conqueror. Deshalb erhebe dich von heute an und mache Gott Ehre, indem du als Weltüberwinder lebst. Verse 6. Vers 6. Jesus Christ is the one who was revealed as God's Son by his water baptism and by the blood of his cross. Not by water only, but by water and blood. Jesus Christus ist derjenige, der durch seine Wassertaufe und durch das Blut seines Kreuzes als Gottes Sohn offenbart wurde. Nicht nur durch Wasser, sondern durch Wasser und Blut. This is a verse that a lot of theologians and Bible teachers have discussed for a long time. Viele Theologen und Bibellehrer diskutieren seit langem über diesen Vers. Here the Passion brings in its own interpretation and says water baptism. Die Passion-Übersetzung schreibt hier ihre eigene Interpretation und sagt Wassertaufe. But this is not what the original Greek says. Aber das sagt das griechische Original nicht. The original Greek said that this is he that came by water and blood. Im griechischen Original heißt es, das ist der, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Not by water only. Nicht nur durch Wasser. But by the water and blood. Sondern durch Wasser und Blut. Now since John doesn't clearly explain it, what exactly he is trying to say by that. Da Johannes nicht klar erklärt, was damit genau sagen will. I have my opinions, but I don't want to be doctrinal about it. Habe ich meine eigene Meinung dazu, aber ich will keine Lehre daraus machen. So I'm going to tell you the different views. Ich erkläre dir die unterschiedlichen Ansichten. There is one theological view that says by water and blood, that simply means his natural birth. Es gibt eine theologische Sichtweise, die besagt, dass die Aussage durch Wasser und Blut einfach seine natürliche Geburt bezeichnet. Because when you are naturally born, the waters break in the woman and then she's bleeding when she gives birth. Denn bei einer natürlichen Geburt platzt die Fruchtblase und bei der Geburt blutet die Frau. And I respect this opinion because Jesus was the incarnate Son of God coming into this world by a natural birth. Ich respektiere diese Meinung, denn Jesus ist der fleischgewordene Sohn Gottes, der durch eine natürliche Geburt in diese Welt kam. And I can imagine that John meant that because when John talked about Jesus, he said, this is the Word God who was made flesh, and as making flesh, he came by water and blood. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes dies meint, denn als Johannes über Jesus spricht, sagt und das Wort wurde Fleisch. Und als Fleisch wurde, kam durch Wasser und Blut. But there is another theological view that says this. Es gibt aber auch eine andere theologische Sichtweise, die da lautet, that when they put the spear in the side of Jesus, water and blood came out. So it talks about his death and his crucifixion. Als sie den Speer in die Seite Jesu stießen, kamen Wasser und Blut heraus. Es bezieht sich also auf seinen Tod und seine Kreuzigung. And of course then there is the view that the Passion here brings. Natürlich gibt es auch die Ansicht, wie es hier in der Passion-Übersetzung heißt, that the water is the baptism and the blood is his cross. Das Wasser steht für die Taufe und das Blut für sein Kreuz. And we know that as Jesus came out of the water of baptism, there was the voice of the Father saying that this is my beloved Son. Wir wissen, dass Jesus bei seiner Taufe aus dem Wasser stieg und die Stimme des Vaters sagte, dies ist mein geliebter Sohn. So I understand there are these different theological views. Mir ist also klar, dass es verschiedene theologische Ansichten gibt. And since it's talking about Jesus Christ was revealed as God's Son by water and blood. Und da es darum geht, dass Jesus Christus durch Wasser und Blut als Gottes Sohn offenbart wurde, I believe that all three can actually be the true meaning. Glaube ich, dass alle drei Ansichten die wahre Bedeutung sein können. I sometimes think maybe John is talking about his natural birth, but then I think John was there too when Jesus was baptized in water. Manchmal denke ich, dass Johannes vielleicht von der natürlichen Geburt Jesu spricht. Aber dann denke ich, dass Johannes auch dabei war, als Jesus im Wasser getauft wurde. Und als Jesus aus dem Wasser stieg, sagte Gott ganz klar, ja, das ist mein Sohn. But in reality, since John doesn't clearly explain it, you're allowed to believe whatever you believe. Da Johannes es aber nicht klar erklärt, darfst du glauben, was auch immer du glaubst. I will tell you my view, okay? Ich sage dir meine Meinung, okay? And as I said, I will not take a very firm view on that because the Bible doesn't, you can't prove either of those. Wie gesagt, ich vertrete keinen festen Standpunkt, weil die Bibel das nicht macht. Man kann keine der Sichtweisen beweisen. But I believe it's the water of baptism, it's the blood of the cross and it's the anointing of the Holy Spirit. Ich glaube, es ist die Wassertaufe, das Blut des Kreuzes und die Salbung mit dem Heiligen Geist. Because look what John says. Denn sieh dir an, was Johannes als nächstes sagt. He says, and the Spirit who is truth confirms this with testimony. Und der Geist, der die Wahrheit ist, bestätigt dies durch sein Zeugnis. Remember, Jesus said that the gospel and Jesus is the gospel. Erinnere dich, Jesus sagt, dass das Evangelium und Jesus ist das Evangelium is confirmed with signs and wonders and miracles. Durch Zeichen, Wunder und Wundertaten bestätigt wird. And the Bible says that Jesus was anointed with the Holy Spirit. Die Bibel sagt, dass Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. And that's how he did signs and wonders and miracles. Und deshalb Zeichen, Wunder und Wundertaten vollbrachte. Jesus went into the desert led by the Holy Spirit. Jesus ging in die Wüste, geführt vom Heiligen Geist. But when he came out of the desert, he went into the temple and he took the scroll. Als er aus der Wüste kam, ging er in den Tempel und nahm die Schriftrolle. And what did he read? Was las er dort? The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. So my opinion is, John says, look, there are three witnesses. Ich bin also der Meinung, dass Johannes Folgendes sagt. Es gibt drei Zeugen. First of all, Jesus was baptized with water and that's where God witnessed, yes, he is my son. Erstens, Jesus wurde mit Wasser getauft und damit hat Gott bezeugt, dass er wirklich sein Sohn ist. Secondly, Jesus said, I'm anointed with the Holy Spirit and he proved that he really was by doing all the signs, wonders and miracles. Zweitens sagt Jesus, ich bin mit dem Heiligen Geist gesalbt und das bewies er, indem er all die Zeichen, Wunder und Wundertaten tat. Thirdly, when he poured out his blood, all the prophecies of Scripture were fulfilled and pointed to the cross where the Son of God had to die. Drittens, als er sein Blut vergoss, wurden alle Prophezeiungen der Schrift erfüllt, die auf das Kreuz hindeuteten, an dem der Sohn Gottes sterben musste. But whichever of one of those views you take, aber egal, welche dieser Ansichten du vertrittst, the important point that John is making here is this. Der wichtige Punkt, den Johannes hier anspricht, ist folgender. Jesus is the one. Jesus ist der eine. He is the only Son of God. Er ist der einzige Sohn Gottes. In him everything was taken care of. In ihm wurde für alles gesorgt. We did nothing else, just Jesus and stick firm to him. Wir haben nichts dafür getan, nur Jesus. Wir halten uns an ihm fest. And you see that here John switches the tone. Du siehst, dass Johannes hier den Ton wechselt. From just being loved and loving, von der Betonung des Geliebtseins und des Liebens. To fully embrace Jesus as the Son of God and the only perfect Lamb of God. Hin zur vollständigen Umarmung Jesu als den Sohn Gottes und als das einzig vollkommene Lamm Gottes. And John is actually spending quite some time now to focus on the importance of focusing your life on Jesus. Johannes widmet sich nun eine ganze Weile dem Thema, wie wichtig es ist, das eigene Leben auf Jesus zu fokussieren. And I will see you tomorrow. Bis morgen.